Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mache. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mache. Ich halte mich tagelang wach, um in der Bibel zu lesen. Wenn ich mein Heil gefunden hab, dann hab ich Zeit zu lesen. Verwesen will ich nicht, nicht sterben. Hab Gnade mit mir, Gott, erhalt mich mein Erben. Denn die Toten können nicht für dich werben. Nicht jetzt und nicht hier, lieber leide ich alle Qualen. Denn es sehnt mich nach dir. Ich bin der Treue geben, der will seine Stimme gegen mich heben. Der geht ins Gericht mit mir. Gott, entreiß mich meinen Feinden, denn es zieht mich zu dir. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mach. Ich halte mich tagelang wach, um in der Bibel zu lesen. Wenn ich mein Heil gefunden hab, dann hab ich Zeit zu genesen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mach. Ich halte mich tagelang wach, um in der Bibel zu lesen. Wenn ich mein Heil gefunden hab, dann hab ich Zeit zu genesen. Dein Weg ist mein Weg, deswegen lass nicht zu, dass ich segne. Ich will am Ende vor dir stehen und ich am Ende vor dir liegen. Schwingen auch alle, ich nahm es ernsthaft wahr, das ganz in meiner Nähe mein Schöpfer lag, der mir zu Leibe rückte, dessen Hand schwer auf mich drückte, mich verrückte und so wurde ich verrückt. Es ging näher zu mir, er brannte mein Fleisch und ich wollte fliehen. Doch wie konnte ich fliehen, ich musste knien. Er prüfte meine Nieren und mein Herz, schnitt mich tief in meiner Seele mit einem Messer aus Herz. Schmerz drang tief in mich ein, ich selbst wollte mich dem Untergang weihen. Angesichts der Wahrheit mir nichts mehr verzeihen, doch er riss mich aus dem Reich der Toten. Er entriss mich meine roten Blutlachen und den Fängen der Despoten. Den Fängen der Despoten. Großer Geist umkreist mich und ist in jeder Zeit Schisch, Eskorte, Liebe, seht Materie und somit sie geistlich. Formiert die Pforte zu deinem Herzen, ist mehr als teiflich. Jedoch mein Fleisch ist so schwach, dass mein Dasein leid ist und noch nicht bereit ist für die Zeit, in der ich eifrig Interpretation deiner Worte nutze als meine Heilschrift. Ich wurde so oft betrogen von verschiedenartig Zeitschrift und trotzdem weiß ich, dass meine Zunge nie vorbeischlicht an deiner Größe und ihre Stärke nie verweichlicht. Weshalb ich täglich reichlich rede, obwohl ich weiß nicht das Wissen, was der Mensch von diesem Baum fraß. Zerreißt mich, Gewissen beißt mich für meine Taten ohne Weiß. Langzung, den ich ohne Kleid einfach beipflicht. Ich schäme mich vor dir, dass ich für Feinde nur den Pfeil spitze und im Leibeslust zu stehlen, so gut wie zu jedem Weib. Ich bin dich reichlich und weiß die Sündenphase zeitlich. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mach. Bin auf dem Werdegang zum Gleichgewicht gefährdet. Kann man sein auf dieser Pferdebank, umgeben von der Finsternis. Bin auf der Erd gefangen. Was für mein Licht das Schlimmste ist, muss es im Herz erlangen. Danach mein tiefen Schmerz erwandt. Kann ohne Schmerzer dann das Leben leben. Bin beherzter dann mein Wert erlangen. Kann ich nachdem ich hab mein Schwert erkannt, mit dem ich ernst entlang wandern kann, den Weg der Kenntnis, Mann, als erster Klang. Am Ziel wird sein mein Bekenntnis. Dann von dir als Geständnis lang. Ich werde um Verständnis banken, was ich hab gesehen im Leben, dass ich als Gefängnis kann, dass ich Bedrängnis fand. Und ich spare Qual, mich krank zu leben ohne Leuchte. Und mich machte wirklich krank, doch ich war nicht dran mit ewig Leid, da dein Wort mich fand, der Engel, den der Mensch enttäuscht, mein tiefsten Ort nicht fand, um mich die Vorsicht warnt zu sehen, dass mancher Weg nicht ehrlich war, gefährlich war, die Sicht aufs Urteil, die nur spärlich war. Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich das Gefühl nicht mach. Ich halte mich tagelang wach, um in der Bibel zu lesen. Wenn ich mein Heil gefunden hab, dann hab ich Zeit zu genesen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mach. Ich halte mich tagelang wach, um in der Bibel zu lesen. Wenn ich mein Heil gefunden hab, dann hab ich Zeit zu genesen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mach. Ich halte mich tagelang wach, um in der Bibel zu lesen. Wenn ich mein Heil gefunden hab, dann hab ich Zeit zu genesen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mach. Ich werde alles tun, damit ich es gefügig mach.